Abschnitt 2 von Ostseemärchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Klaus Missfeld. Ostseemärchen von Hans Hoffmann. Der arme Krebs. Zweiter Teil. Er tat ein paar tiefe Züge aus seiner kurzen Pfeife, spuckte kräftig in die Runde und begann, etwas umständlich und feierlich zu erzählen. Also er hieß Schiffer Kunkel, Christian Kunkel nämlich, nicht der Adalbert, der nach England segelte, sondern er fuhr zwischen hier und Kohlberg auf Reihefahrt hin und her. Hier hatte er seine Mutter, die alte Kunkel, und bei der wohnte er. Das war ordentlich schön zu sehen, wie nett die zusammen waren und wie sie sich vertrugen und taten sich alles zugute, was sie nur konnten. Immer einer dem anderen, die Alte dem Jungen und der Junge der Alten. Zwietracht gab es da gar nicht. Nun kommt das aber über manchen Menschen, man weiß nicht woher, dass er will eine Frau haben. Und das muss denn sein, mit aller Gewalt. So kam es auch über Christian, und er nahm sich eine Frau. Die war aus Kohlberg, und er ließ sie auch da wohnen und war bei ihr immer die Zeit, wo er in Kohlberg löschte und wieder lud. Und die andere Zeit wieder, wo er bei uns lag, wohnte er bei seiner Mutter. Und diese junge Frau war eine hübsche und ordentliche und sanftmütige Person. Und Christian und sie lebten zusammen wie die Engel im Himmel, und es gab niemals Unfrieden. Kam gar nicht vor, auch nicht, wenn er mal ein Glas über den Durst getrunken hatte, wie ein Schiffer das manchmal muss, wo aber andere Weiber so leicht falsch drüber werden. Diese aber wurde es nicht, sondern dachte, es ist eine kleine Schwäche, sowas muss einer haben, sonst wird er zu tugendhaft, und das macht ihn dann dicknäsig. Und sie brachte ihn zu Bett und ließ ihn in Ruhe, bis er es ausgeschlafen hatte. Und dafür hat er sie auch fast niemals gehauen. So glückselig und liebreich war dieser Ehestand. Das weiß ich nun nicht für sicher. Hat ihn überhaupt der Haber gestochen? Oder hat er sich gedacht, lebe ich so glücklich mit meiner Mutter und so glücklich mit meiner Frau, so muss ich mit beiden zusammen doch doppelt so glücklich leben? Wenn er das so gedacht hat, dann war das eine Kunstrechnung, aber Prosit Mahlzeit eine falsche. Aber wer nach ihr getan hat, das war mein Christian. Er nahm seine liebe Mutter zu sich ins Haus nach Kohlberg. Da ist das nun sonderbar gegangen. Ach, du lieber Augustin, die junge Hausfrau nämlich hat manche Hantierung anders in Gebrauch gehabt, als ihre Schwiegermutter das immer gewohnt gewesen ist in der guten alten Zeit. Oder hat diese, die Alte, das unbedachte junge Wurm sanftmütig zurechtweisen und auf bessere Wege bringen wollen? Aber die Junge hat von den altfränkischen Moden gar keine gute Meinung gehabt und hat sich auch nicht gern nach der Heirat noch mal in eine neue Erziehschule geben mögen. Und so hat sie sich ganz sachte und sanftmütig auf die Hinterbeine gesetzt. Und die Alte hat das übel vermerkt, dass ihre mühsamen Erfahrungen der Jungen nicht sollten zugute kommen. Und sie hat auch ihre Hinterbeine gehabt und hat sich auch drauf gesetzt, dass es nur so eine Art hatte. Und der gute Christian, na, den ollen Jungen hat mal seine Frau beiseite geholt und hat ihm gesagt, »Deine Mutter tut mir nicht gut«, und hat ihn aufgehetzt und mit auf ihre Hinterbeine genommen. Und sie sind so zusammen der Alten ans Leder gegangen, bis der die Puste ist ausgegangen. Und dann mal wieder hat ihm die Mutter das klargemacht, seine Frau tät ihr nicht gut. Und so haben sie zusammen die Junge vermöbelt, bis sie geheult hat wie ein Schlosshund. Und wenn er zuletzt mal wollte klug werden und sagen, »Ach, lass mich in Ruhe, ihr seid eine wie die andere, macht eure Nücken oder euch ab, ich will meinen Frieden haben.« Dann haben sie richtig, hast du nicht gesehen, Frieden gemacht, aber die Frauenzimmer nämlich unter sich und haben sich verbündet und ihn zwischen zwei Feuer genommen und ihm seine Friedenssuppe gehörig versalzen. Und so ist das also jetzt um sein häusliches Glück und Leben bestellt gewesen. Und in einer schönen Sommernacht, als er gerade hat aussegeln wollen und die Frauensleute sind noch mit ihm auf dem Fahrzeug gewesen und haben ihn mit ihren hinterbeinigen Redensarten den Abschied versüßt, Da hat er mit dem hanebüchenen Fluche geschrien, da möcht man ja gleich ganz und gar aus der Haut fahren. Oder ich wollt, ich seh's auf dem untersten Seegrunde als ein Krebs oder Hummer, was einen harten Hauptpanzer hat und auch Scheren zum Kneifen. Indem er solchen Wunsch aussprach, hatte er nicht bedacht, dass es gerade Johannisnacht war um die Mitternachtsstunde und dass da leicht Wünsche schlankweg in Erfüllung gingen. Ganz besonders solche, wo man so greulich zuflucht. Und mit einmal haben die Weiber gesehen, wie er Pardauz vorn übergefallen ist und hat mit den Armen verwunderlich um sich gezabbelt und die Beine und Füße hat er dicht zusammengefaltet, als wenn sie verklebt wären. Und hat wild damit gestrampelt, immer auf und ab. Und jetzt haben seine Arme ausgesehen wie Krebsscheren und sind auch welche gewesen. Und sein Hinterteil ein Krebsschwanz. Und immer kleiner ist er geworden, bis er nur noch so groß wie ein richtiger Krebs war. Und dann hat er mit dem Schwanz einen tüchtigen Schlag getan und Heidi über Bord ins Wasser. Und weg war er und hat ihn keine Seele mehr gesehen. Wie dies so geschehen ist, haben mir die Frauenzimmer selbst erzählt. Und da muss ich's doch für gewiss nehmen, denn sie haben's mit angesehen. Und sie haben mir noch was weiter erzählt, nämlich was sie nun gemacht haben. Geheult haben sie zuerst und sämtliche Hände gerungen und haben sich die eine und die andere ihm nachstürzen wollen in die unergründliche See. Haben's aber eine um die andere doch nicht getan, sondern sind zusammen nach Hause gegangen und haben da fleißig weiter geheult. Das ist so gegangen etliche Tage und Wochen und haben immerfort von dem armen Christian geredet und haben auch rausgekriegt, dass er der beste Mensch unter der Sonne bei seinen oberseeischen Zeiten gewesen ist. Und das Merkwürdigste war, die beiden Frauen vertrugen sich von jetzt an wie die Lämmer und kam keine Streitigkeit mehr vor. Ende von Abschnitt 2.